Ich stell wirklich keinen Anspruch, doch ein wenig alt, das wäre schön. Ich will dir doch so viel geben, für dich würde ich durch die Hölle gehen. Durch die Hölle gehen. Durch die Hölle gehen. Hast dein Leben lang geschuftet, keine Hürde blieb dir erspart. Hast so oft für mich geblutet und trotzdem warst du immer für mich da, für mich da, für mich da. Tausendmal warst du am Ziel, doch nie gab es nen Gewinn. Jeden noch so großen Schmerz, den nahmst du einfach aufrecht hin, aufrecht hin, aufrecht hin. Ja, dein Herz, das ist so stark, viel zu gut für diese Welt. Hast gekämpft, auch wenn es weht, da kurz ist immer genau, genau was zählt, genau was zählt. Ich stell wirklich keinen Anspruch, doch ein wenig halt, das wäre schön. Ich will dir doch so viel geben, für dich würde ich durch die Hölle gehen. Durch die Hölle gehen. Durch die Hölle gehen. Durch die Hölle gehen. Für dich würde ich durch die Hölle gehen.